Es gibt doch bestimmt noch einen Plan B. Nein, ihr seid jetzt fällig. Verdammter Mist, ich bin dabei, Terror-Action. Das ist mir klar. Nehmt euch ein Beispiel an ihm. Er hat keine Angst. Dann erklärte Felicio allen genau den Plan. Der Feuerteufel stapfte die ganze Nacht auf und ab. Halt mir ein Amt für die Züge. Am Morgen lag dicker Nebel auf dem Plateau. Der Feuerteufel war im Tageslicht erstarrt. Und Felicio schrieb ein Morgengedicht. Novembertage. Nebel hüllt die Natur in graues Gewand. Modrig die Luft, riecht nach faulem Tod. Der Sensenmann zieht durch das Land, raubt jedem Blühen das letzte Brot. Schwermut auf meiner Seele liegt, der Sommer mit dem Tode ringt. Keine Blüte, kein Baum der Gnade kriegt, kein Vogel frohe Botschaft singt. Dann ein Sturm, der durch die Wälder jagt, Blätter und Samen peitscht er durch den Wind. Ein Vogel singt, der nicht verzagt, denn im Samen steckt ein neues Kind. Die Natur befruchtet in dieser Zeit, der Samen fällt und wird mit Blättern zugedeckt. In Herz und Seele macht sich Freude breit, weil in jedem Ende auch ein neuer Anfang steckt. Verdammter Mist, die Kacke ist am Dampfen und der Herr Philosoph schreibt Gedichte. Wenn ich das nicht tue, brauche ich überhaupt nichts mehr zu unternehmen. Ich bin Künstler und ich muss auch arbeiten. Dann machte er sich auf den Weg zum Huberschmied, denn er war der Einzige, der stark und mutig genug war, den tollkühnen Plan umzusetzen. Hinter dessen Haus war ein Skulpturengarten und hier standen die unterschiedlichsten Figuren und dies sollte der Ort sein, wo der Feuerteufel für immer gebannt stehen sollte. Sie stellten einen großen Spiegel auf und der Huberschmied legte Ketten bereit. Felicio gab ihm ein Stück Schwefel. Hier, und denke daran, genau bei Sonnenuntergang anzünden. Dann machte er sich wieder auf den Weg zum Kästchen. Im Park stellte er versteckt einen großen Spiegel auf. Dann fesselte er den Feuerteufel mit Strohseil. Er fesselte ihn so stramm und dicht, dass er aussah wie eine Strohpuppe. Welch ein nettes Kunstwerk, bestaunten die Leute ihn, ohne zu ahnen, was sich Schreckliches darunter verbarg und nur darauf wartete, nach Sonnenuntergang wieder zum Leben zu erwachen. Vor dem Spiegel zerbröselte Felicio den Schwefel und stellte Madame Flamme darauf. Dann zog er die Schuhe aus und positionierte diese hinter dem Feuerteufel. Also um nochmal auf Plan B zu kommen. Es gibt keinen Plan B. Verpasst bloß nicht euren Einsatz. Action, dem ziehen wir die Hörner lang. Action. Freute sich der Knüppel auf das Abenteuer. Jetzt machte Felicio ein Feuer und als die Sonne langsam unterging, begann der Feuerteufel zu zucken. Dann zündete er die Kerze auf Madame Flamme an. Auf mein Stichwort. Ja, Felicio. Felicio. Und ich werde mich bestimmt nicht verbrennen? Das kann ich dir nicht versprechen. Sei tapfer. Oje, oje, oje.